Kundgabe 2427. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.07.1942. Gnadenzuwendung durch das direkt empfangene Wort Gottes. Welche Fülle von Gnade der Mensch schöpfen kann aus dem direkt empfangenen Wort Gottes, das wird er erst in kommender Zeit ermessen können. Er wird ohne dieses Wort haltlos sein und verzweifelt. Doch so wie er das göttliche Wort auf sich wirken lässt, wird jegliche Mut und Kraftlosigkeit von ihm weichen. Denn nun spürt er die Nähe Gottes. Er verspüret Gott selbst in seinem Wort. Und alle irdischen Bedenken und Sorgen schwinden. Und es wird das Wort Gottes alles ersetzen können, was dem Menschen auch mangelt. Es wird ihn körperlich und geistig stärken. Denn die göttliche Liebe offenbart sich selbst im Wort und spricht zu denen, die seines Zuspruches bedürfen. Und es werden sich die Menschen des Öfteren gedrängt fühlen, das Wort Gottes zu lesen. Sie werden hungern nach dem Licht des Lebens. Und ihr Begehren wird nur gestillt werden können durch das Wort. Und so muss das göttliche Wort allen zugänglich gemacht werden, die es begehren. Denn zu allen diesen will Gott selbst sprechen. Und die seine Stimme erkennen, die stehen auch in der Liebe. Denn es ist der Geist in ihnen, der sich zum Vatergeist hingezogen fühlt. Und dieser Geist wird wieder nur durch die Liebe zum Erwachen gebracht. Und also will Gott im Wort bei denen sein, die sich durch Liebetätigkeit am Nächsten auch seiner Liebe würdig machen. Zu diesen steigt Gott selbst hernieder und erreicht ihnen den Lebenstrank, der ihnen wieder Kraft gibt, den Erdenweg fortzusetzen mit Nutzen für die Seele. Denn es werden die Menschen Kraft benötigen, dass sie Gott treu bleiben. Sie werden seinen Zuspruch gebrauchen und in großen Nöten dessen stets gedenken, der alle Not auf Erden lindern kann, durch seinen Willen. Und dies sei euch gesagt zuvor, dass ihr werdet in arge Not kommen um eures Glaubens willen. Ihr werdet für Gott eintreten müssen vor aller Welt, wollt ihr euch auch seine Liebe erringen. Denn Gott will euch unentwegt geben, ihr aber müsstet auch in Empfang nehmen, was er euch bieten will, und voller Dankbarkeit dessen gedenken, der in Anbetracht der kommenden Not für euch die Gaben vorbereitet, die euch diese Not ertragen helfen sollen. Amen.